Protokolle 10.2. Das Volk hat eine besondere Vorliebe und eine hohe Achtung für politische Genies und beantwortet ihre Gewalttaten mit Worten wie: Welche Gemeinheit, aber geschickt gemacht. Es ist ein Gaunerstreich, aber gut gespielt. Welche Kühnheit.